gestellt und alle Phrasen eingeübt. Wir sind die Letzten einer Welt, aus der es keinen Ausweg gibt. Denn alle Sünden sind gewahrt, die Tugenden sind einstudiert und alle Flüche sind gesagt und alle Seelen revidiert. Die Hässlichkeit empört uns nicht, die Schönheit scheint uns längst banal. Die gute Tat belehrt uns nicht, die böse Tat ist uns egal. Denn alle Wunder sind geschehen und alle Grenzen sind zerstört. Wir haben jedes Bild gesehen, uns alle Grenzen.